wie ein toller Spaß. Kommen Sie jetzt wieder anschließend dabei sein. Auf geht's, hallo. Ein völlig ungefährliches Schaukelvergnügen hier. Scheiße. Von Geburt an bin ich dabei. Wie meine Mutter. Vierte Generation. Ja. Vierte Generation Bulls. Ja, Hartmann Bulls. Ne? Ja, die haben gemacht. Kinderkarussell, Schießwagen, Schießbude früher, Bodenmühle, Schiffschaukel. Was haben wir noch gehabt? Ringwerfen, Orgel und so. Und ich mache jetzt Mandelwagen, Gurken und Reibekuchen. Wir treffen uns jetzt schon traditionell seit 7 Jahren hier am Krangertor und genehmigen uns ein Gläschen Champagner und anschließend gehen wir wieder ins Geschäft. Wir kriegen rund 2000 Bewerbungen und können allenfalls und maximal 500 Plätze vergeben. Daran kann man schon sehen, dass das Interesse auf der Schaustelle an der Pranger Kirmes riesengroß ist. Eine gemütliche Fahrt auf 2 Etagen. Hier wird sie einmal zu einer wunderschönen Karussell fahren. Heiser Wilhelm Karussell. Rock'n'Roll Pretty Beach Party ist die live und in Farbe. Herr Winterowitz. Einmal für mich. Die Karten, die Tickets bekommen Sie unten rechts an der Bahntasse. Rechts unten gibt es die Karte. Steigen Sie mal ein, probieren Sie es aus. Lassen Sie sich auch einmal verschaukeln, ja. So, guck mal, wie schnell sich das dreht. Da würde ich niemals draufgehen. Niemals. Das ist die Firma Bruch. Ich glaube, die ist sehr bekannt. Nicht nur in Grange. Ich glaube überall in ganz Europa auch. Deswegen. So, und der Mann kann sich über alles kümmern. Deswegen bin der Betriebsleiter hier auf dem Crazy Beach und versuche dieses Karussell bei den Leuten hier gut anzubringen. Deswegen. Boah, ist das ein Teil am Zooming Call. Leicht und locker, der Tanz beginnt, testen wir es nochmal an dir, Achtung, jetzt geht's los. Remi! Remi! Wie war er so wertvoll wie heute? Die Party ist ein Kaffee und Gülle Beben und alles andere war das Mami, ja? Man sieht eine normale Schaukel. Eine Schaukel, die auf fast 20 Meter hoch geht und dabei um 22 Umdrehungen die Minute dreht. Aber diese 25 Ampersicherung, die hat aber bis jetzt gehalten. Ja. Okay, nochmal. Nicht, dass der gute Mann jetzt gerade fängt zu würgen da oben. Wie schaut's denn aus? Wollen wir ein bisschen schneller fahren? Wollen wir ein bisschen schneller fahren? Das linke Bein hochheben, ja. Das linke Bein hochheben. Das linke Bein noch höher. Okidoki, Heimatbasis, ja. Wir halten, wir landen. Das muss reichen. Ihr wisst auf der anderen Mission auch nochmal. Da sind im Ganzen 3 Schwertransporte plus 2 offene Rollen. Plus große Autokräne, die dazugehören für die Montage des Betriebes. Die ganze Anlage ist eine Anlage von 4 Millionen D-Mark. Einmal 7 Mark, habe ich da richtig gesehen? 5 Mark. Ja, ich möchte sagen, also jetzt vom Essbaren wird das der kleinste Stand hier auf der Pranger Kirmes sein. Ja. Normaler Gurkenstand. Gewürzgurken, Salzgurken, Pfeffergurken, und auch Knoblauchgurken. Gerade auf der Granger Kirmes wird viel Bier getrunken. Das regt dann auch an, mal zwischendurch eine Gewürzgurke oder Salzgurke zu essen. Und deshalb essen die Leute so viel Gurken. Zwischen 2.500 Gurken am Tag. Ich persönlich esse nur Salzgurke mit süßem Senf. Das ist eine hohe Kunst und erfordert viel Erfahrung, um das so zu platzieren, dass die Kirmes insgesamt einen runden, bunten Eindruck macht und dass es eine schöne Mischung ist von Fahrgeschäft und Imbissbude und Getränkestand, sodass die Leute bummeln und sich erholen können und richtig Karussell fahren können. Sie bekommen bei uns gebrannte Mandeln. Unsere Spezialität sind Vanillemandeln, Kakaomandeln, Buttermandeln. Dann haben wir Schokoladenfrüchte in reiner Schokolade, Bananen, Erdbeeren sehr lecker, Weintrauben, Äpfeln und unser leckeres Popcorn. Der Chef im Haus ist der Willi Kohlwiss aus Bochum und ich bin seine Ehefrau. Mein Mann ist dieses Jahr 30 Jahre auf Krange, wie man so sagt. Das ist jetzt etwas Wasser, dann kommen die Mandeln dazu und dann muss man aufpassen, dass sie die Mandeln nicht verbrennen und immer schön den Zucker nachschütten. Das andere verrate ich nicht, weil das ja das Geheimnis ist, damit ja auch die Mandeln gut schmecken. Achtung, Achtung, Neuheit, U3000, die Attraktion auf Ihrem Festplatz. Attention, attention, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kommandant. Wenn Sie starke Nerven haben und nur dann, kommen Sie an Bord des ultramodernen Bootes U3000 zu einer Topfahrt in die Supernatur. Attention, attention, ladies and gentlemen. Tempel of Doom. Das heißt Tempel der Verdammung. Wer das Abenteuer sucht, der hat hier richtig gebucht. Die Reise in den Dschungel kann beginnen. Werdet ihr es bringen, euch aufzuraffen? Hört auf zu gaffen. Rein in die Und jetzt der Kaffee an der Kasse, die Fahrt sind blöden hier. Okay, los geht's, rein spazieren. Ganz neu aus Amerika, zum ersten Mal auf diesem Festplatz hier. Zum ersten Mal auf der Granger Kirmes. Kein Geisterhaus, kein Horrorhaus, ein Schummeltrick für Groß und Klein hier. Sabine Marek und ich arbeite hier als Sachbearbeiterin im Ordnungsamt und habe also als Hauptaufgabe die Organisation der Kranger Kirmes. Es gibt hier also Tarife, die sind vom Rat der Stadt Herne verabschiedet und die Tarife für die einzelnen Geschäfte variieren. Das wird zum einen berechnet nach der jeweiligen Branche. Wir unterscheiden dann zum Beispiel in Fahrgeschäfte, Imbissgeschäfte, Ausschankgeschäfte, Spielgeschäfte. Viele haben jetzt auch Biergärten. Und sag mal so, ein Fahrgeschäft, das variiert ja jetzt auch nach Größe. Die zahlen so zwischen 6.000 und 9.000 D-Mark. Und das ist für die ganze Zeit. So, ich möchte einmal mit der Geisterbahn fahren. Jetzt geht's ein Ende. Jetzt geht's ein Ende. Ah! Gespenster! Gespenster, wir sind da so vorbeigerast, das war voll öde. Ja, war ganz witzig. Gespenster und so ein Affe. So ein, und so ein bisschen tot. Das ist so schön, da hatte ich keine Angst. Das heißt im Motto, 3.500 Mark in da. An den jungen Mann von Ihnen, die da oben kommen sollte und die gesamte Kampftruppe K.O. schlagen kann. Da müsste hier okay, einer. Ich spinne an. Sie sind zu alt dafür. Weil da müsste schon ein Mann kommen mit einer Ausnahmeerscheinung wie ein Mark Tyson oder ein Arnold Schwarzenegger. Und deshalb haben wir einzelne Prämien ausgesetzt. Und die gebe ich jetzt hier draußen bekannt. Da sehen Sie hier vorne auf der Kampfmaschine. Frank Hartmann, Karlsruhe. Er kann schneller schlagen, wie ein Maschinengewehr schießen kann. 100 D-Mark bei K.O. Daneben eine Neuverpflichtung. Mario Martini aus Italien. 200 D-Mark K.O. Prämie. Mehrfacher italienischer Meister. Auswahlkämpfer seines Landes. Bis dato unbesiegt hier in der Kampfarena. Und dann, meine Damen und Herren, hier unser Schwergewichter John Lubas aus Holland. Er nimmt halb schwer, schwer, super schwer. Egal wie schwer, wie groß, welche Hautfarbe. Den mach ich doch so fertig. Der wiegt doch nichts, das ist doch ein Hempel. Komm, einmal, komm, zeig die Fresse, baff. Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr alle, prima. Wenn der Teufel kommt, müsst ihr mich alle rufen. Aber alle zusammen. Ganz laut, Kasper. Ist der Teufel schon da? Nein. Immer noch nicht? Nein. Ah, da kommt der Kasper! So, ich bleibe jetzt hier vorne. Ja, ich weiß. Ihr müsst jetzt ganz gut aufpassen, wenn ihr könnt. Ich hätte ja beinahe gehabt. Oh! Ey, lass mal die Zündmütze los. Los, na, setz da auf rum. Dann geht's los. Man hat hier die einzelnen Bedienungsfunktionen. Und die kann man nach und nach dann ablaufen lassen. Ich würde sagen, wir fangen nochmal gleich damit an. Dann kann man das jetzt anhand der Funktion sehen. So, Schwimmbesten fest an den Körper ranziehen. Als erstes geben wir mal das Zeichen, dass oben die Schwimmbesten bzw. Sicherungsbügel geschlossen sind. Denn bekomme ich, wenn der letzte Bügel zu ist, bekomme ich eine Freigabe hier. Das heißt, die grüne Lampe leuchtet auf. Jetzt kann ich das Geschäft fahren. Vorher kann ich das Geschäft keinen Millimeter von der Stelle bewegen. So, jetzt habe ich die Freigabe, jetzt habe ich auf Hand gedrückt. Das heißt, ich fahre jetzt, steuere das Geschäft mit der Hand. Hier oben habe ich meinen Potentiometer, einen Drehknopf. Und je nach Geschwindigkeit oder nach Richtung kann ich das Ding fahren. Jetzt haben wir mal zum Beispiel auf 4. Das ist jetzt halbe Geschwindigkeit. Das ist... kann man grob, kann man sagen, ein Überkopf-Hochfahrgeschäft. Eine Hollywood-Schaukel, die sich halt um 360 Grad dreht. Ja, jetzt wollen wir mal schaukeln. Das ist das Problem. Kirmes wird nur dann attraktionsfähig, wenn ich viel Technik, viel Licht einsende. Früher hatten sie 3 Glühlampen auf dem Stand gehabt. Unser Sohn Christian ist also schwerst mehrfach behindert, geistig behindert und liebt also Karussellfahren, muss man wirklich sagen. Und er kennt auch auf der Kirmes den Standplatz und rennt schon von hinten los, sofort um die Ecke, das Karussell, und fährt also wirklich oft. Und wir haben also uns darüber sehr gefreut, dass es wirklich so herzensgute Menschen gibt, die auch, ja... wie den Christian praktisch ein Leben lang, solange er hier in das Karussell reinpasst, eben umsonst fahren lassen. Und wenn man so einem Kind eine Freude machen kann, mit so einfachen Dingen, das ist also wirklich toll. Und dafür sind wir hier. Das Geschäft heißt Kinderwassersportkarussell. Ja, das Spezielle, nehme ich an, das ist das Wasser. Weil diese Schiffe, die liegen im Wasser. Wir haben viel auch blinde Kinder, die fahren. Die halten ihre Hand im Wasser und dann spüren sie das. Und ich freue mich vor allen Dingen, das Geschäft ist ja ein Geschäft, das über 50 Jahre alt ist. Das ist jetzt seit Generationen in der Familie und ich freue mich dann auch immer wieder, wenn es wieder Freude schenkt. Was ist das? Was muss man denn damit machen? Er schießt. Das ist mit Kugeln und wird ganz normal abgefeuert wie so ein Luftgewehr eigentlich in dem Sinn schon. Auch die weißen Sternchen. Jeder Stern ist ein Punkt und je mehr Punkte, desto höher der Gewinn. Stofftiere, Röschen, Sekt, eigentlich alles so, was Herz begehrt. Letzte. Kannst du mal die Flasche aufmachen? Mit den krummen Gewehren kann auch kein Mensch vernünftig ziehen. Ich heiße Peter Meinken. Ich bin Hauptkommissar und der Wachleiter unserer Präsenzwache auf der Krankenkirmes. Wir haben in diesem Jahr die gesamte Vielfalt der polizeilichen Palette gesehen. Von vermissten Kindern über Hilflosen, Diebstählen, Randalierern, kleineren Schlägereien. Und vor Jahren kam immer dann, weint ein kleiner Türkenjunge durchs Tor und wir verstanden ihn schlecht und er uns auch nicht. Und dann haben wir ihn getröstet. Und dann hat er uns erst eine Fanta getrunken und eine Cola getrunken. Dann hat er aufgehört zu weinen. Dann hatte der Kollege noch ein Butterbrot. Wir haben ihm dann auch Mandeln geholt. Und vom Roten Kreuz hat er dann noch eine Rotkreuzfahne gekriegt. Und nach mehreren Stunden, so gegen abends 9 Uhr, da fiel dem kleinen Mann dann ein, ja, irgendwo wird er wohnen. Und dann sind wir dann in diese Wohngegend gefahren, wo überwiegend unsere türkischen Mitmenschen wohnen. Und Endresultat davon, ach, er wurde mit einem großen Hallo begrüßt, wir wurden zum Tee eingeladen, mit allem drum und dran, man hat sich bedankt. Ja, 2 Tage später war er wieder da. Er hat wieder geweint mit allem drum und dran. Und dann haben wir hinterher herausbekommen, dass die ältere Schwester nur zur Kirmes durfte, wenn sie mit ihrem kleinen Bruder ging, weil der Vater sich gedacht hat, wenn du die Heranwachsende, ein hübsches Mädchen, mit dem kleinen Bruder gehen lässt, macht die keinen Blödsinn. Und dann hat sie ihm immer gesagt, dem kleinen Bruder, geh hin und wein. Und um 9 Uhr bist du auch wieder zu Hause. Ja. Und Schuss. Scheiße. Nein. Hau drauf! Er schafft das, ja. Das. Der packt das. Der ist jetzt schon K.O. Der hat noch gar nicht gehauen. Guck dir da an hier. Der kommt noch nicht mal mit zum Schlagschwanz. Oh wei. Oh, ich krieg dein Kuscheltier. Ja. Jetzt ran hier, hinhauen. Wer haut den Lukas hier? Auf geht's. Was wäre die schönste Schau ohne eine Sensation, ohne eine Attraktion? Seltsame Menschen waren bis dato verboten. Aber durch ein neues EG-Gesetz seit dem 15. Januar 1995 ist es auch hier in der Bundesrepublik Deutschland wieder erlaubt, seltsame Menschen zu zeigen und präsentieren. Und so präsentiere ich Ihnen aus Amerika, aus Coney Island, Juliane, das Gorilla-Mädchen. Es ist keine Puppe, keine Wachsfigur, auch keine Spiegelung. Es ist wirklich und tatsächlich ein lebender Mensch, das sich jeder einmal anschauen kann. So, kommen Sie jetzt und besuchen Sie jetzt die Mr. Miller Show. Immer hier rechts herauf. So, immer hier rechts herauf und links die Kasse anschließen. So, meine Freunde. Die erste größte Abendvorstellung. Nette Stimmung. Fröhlichkeit. Alles. Wenn ich zur Kirmes gehe, will ich mich amüsieren. Guck mal hier drunter. Das ist ein Meisterwerk, ein Kunstwerk. Da käme es ohne Allmusik. Ich glaube, da fehlt ein kleines Teilchen. Meine ich wenigstens. Meine etwas Nostalgie muss erhalten bleiben. Man muss es mit Liebe machen.